Kapitel 8. Die Patientenvorstellung. Übung 8.3. Hörverständnis. Beispielfallpräsentation von Eva Schneider. Frau Schneider ist eine 28-jährige Patientin, die sich wegen am Vorabend aufgetretener Schmerzen im rechten Unterschenkel vorstellte. Des Weiteren berichtete die Patientin über eine Schwellung und Rötung der betroffenen Extremität. Die Patientin gibt an, dass sich die Beschwerden im Laufe der Nacht deutlich verschlechtert hätten. Es sind keine relevanten Vorerkrankungen bekannt. Außer einem oralen Kontrazeptivum nimmt die Patientin keine Medikamente regelmäßig ein. Die vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf einen Nikotinabusus von ca. 10 Zigaretten pro Tag. In der Familienanamnese fanden sich wiederholte Thrombosen der unteren Extremität bei der Mutter. Die Patientin arbeitet als Verkäuferin, ist unverheiratet und hat keine Kinder. In der körperlichen Untersuchung ergab sich bei gutem Allgemeinzustand ein adipöser Ernährungszustand mit einem BMI von 29. Die rechte untere Extremität zeigte distal der Poplitea eine schmerzhafte, nicht wegdrückbare Schwellung und eine rötlich-livide Verfärbung. Meyer und Hohmanns Zeichen waren positiv, bei negativen Payer-Zeichen. Chor, Pulmo und Abdomen waren unauffällig. Der klinische Befund deutet am ehesten auf eine Phlebothrombose einer unteren Beinvene rechts hin. Für eine Phlebothrombose weist die Patientin mehrere Risikofaktoren auf: weibliches Geschlecht, Übergewicht, orales Kontrazeptivum und Nikotinabusus. Alternativ kommen eine Thrombophlebitis, ein Erysipel und ein Lymphödem in Betracht. Die Tatsache, dass der gesamte rechte Unterschenkel betroffen ist, ohne dass ein verdickter Venenstrang zu tasten ist, spricht gegen eine Thrombophlebitis. Das Fehlen einer scharfen Demarkation der Rötung und der gute Allgemeinzustand der Patientin passen nicht zu einem Erysipel. Die fehlende Wegdrückbarkeit der Schwellung und die deutliche Rötung sprechen gegen ein Lymphödem. Zur weiteren Abklärung würde ich gerne eine farbkodierte Duplex-Sonographie durchführen sowie folgende labortechnische Untersuchungen: Blutbild, Gerinnung inklusive Didimere. Außerdem würde ich eine erweiterte Gerinnungsdiagnostik anfordern, da aufgrund des jungen Alters der Patientin hyperkoagulatorische Faktoren untersucht werden müssen. Sollte sich der Verdacht auf eine Phlebothrombose der rechten unteren Extremität erhärten, würde ich eine Antikoagulationstherapie mit Heparin und Marcumar durchführen.